stimmt an mit vollem Klang und preiset Gottes Sohn. Wir scharen uns mit Jubelsang, wir scharen uns mit Jubelsang um unseres Vaters Thron, um unseres Vaters Thron. Wir pilgern auf Zion, herrliches, liebliches Zion. Ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O liebe, leeres Herz, das hier noch schweigen will, komm recht die Blicke himmelwärts, komm recht die Blicke himmelwärts, dann bleibst auch du nicht still, dann bleibst auch du nicht still. Wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O kommt uns, wandert mit, wer mit uns pilgern reist, wird eh sein Fuß die Stadt betritt, wird eh sein Fuß die Stadt betritt, mit Mana schon gespeist, mit Mana schon gespeist. Wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Drum fühl dich jubiliert und lass das Sorgen sein, ein frohes Herz den Pilger ziert, ein frohes Herz den Pilger ziert. Bald geht's in Zion ein, bald geht's in Zion ein. Wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion. Ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt.